Tag. Sie wünschen bitte guten Tag. Danke. Guten Tag. Sie wünschen bitte guten Tag. Alter, danke, Mann. Guten Tag. Danke, bitte, bitte. Guten Tag. Danke, bitte, bitte. Guten Tag. Sie wünschen bitte guten Tag. Guten Tag. Sie wünschen bitte guten Tag. Bitte. Guten Tag. Sie wünschen bitte guten Tag. Bitte. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Sie wünschen bitte guten Tag.